Bismillah wa salatu wa salam wa rasulullah. Inshallah, jetzt machen wir die Rechte der Frauen. Ah, ich meine von Männern. Von Männer. Die Rechte von Frauen haben wir schon gemacht. Aber jetzt, achi, die Rechte, jetzt kommt Haqq. Haqq, ich sage Haqq, nicht bei uns, sondern bei den Schwestern. Achi, wallahi. Meistens sind bei Schwestern. Aber es gibt auch manche Frauen, die sind auch richtig Katastrophe. Wallahi. Genau wie auch eine Geschichte. Da war eine Frau, sie hat immer Probleme mit ihrem Mann. Immer. Aber als er gestorben ist, die ist jeden Tag bei ihm, wo er sein Grab ist. Nun, die weint. Ja, schau, subhanallah, was ist jetzt? Als er am Leben war, sie hat nur Probleme von dir bekommen. Er war nie zufrieden mit dir. Nie. Was ist jetzt mit dir los? Kommt er also in der Nacht zu dir raus von seinem Grab oder was? Er hat gesagt, nein. Dann hat er zu denen gesagt, أما سمعتم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي يعذب ببكاء الحي. Der hat denen gesagt, wisst ihr nicht, wenn jemand gestorben ist und jemand, der weint extra für ihn, dieser Mann, der unten ist, der kriegt Qual. Habt ihr verstanden? Nein, der Bruder hat er nicht verstanden. Das heißt, die Frau hat er mit diesem Mann immer Schwierigkeiten bekommen. Hat er nie genießen, dieser arme Mann, dieser arme Bruder. Aber als er gestorben ist, die Frau war immer bei ihm, wo sein Grab ist, und sie weint. Und die Brüder, da haben die gefragt, warum weinst du? Als er am Leben war, du hast nur mit ihm Probleme gemacht. Dann, die hat zu denen gesagt, أَمَا سَمِعْتُمْ. Habt ihr nicht gehört, dass Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, الْمَيِّتُ, der tote Mensch, der gestorben ist und da hat er jemanden gelassen und der weint extra für ihn, der kriegt Qual. Sag mal, der hat im Dunya Probleme gemacht mit ihm und sie versucht auch mit ihm, auch als er im Grab ist, auch Probleme, damit er Qual kriegt. Subhanallah. Ist das Frau, Nachi? Das ist keine Frau. Und auch eine Frau, sie war immer gegen was ihrem Mann sagt. Und auf einmal, da hat er gesagt, wir waren in einem Ausflug oder so. Und dann meine Frau neben einem Fluss, die ist gerutscht. In Fluss. Und der Fluss fließt so. Aber der sucht seine Frau so. Kann nicht sein. Warum? Weil das Wasser fließt so. Aber seine Frau, der sucht seine Frau in andere Gegenrichtung. Und dann der hat mit jemand getroffen, hat ihm gesagt, ja, hast du eine Frau hier gesehen? Da sagt er, wie, hier oder in diese Richtung? Hat gesagt, nein, hier in diese Richtung. Da sagt er, bist du beklopft oder was bist du? Da musst du normalerweise unten deine Frau suchen, nicht oben. Das Wasser fließt so. Da hat ihm gesagt, ja, normal, meine Frau war immer gegen mich. Immer, was ich sage, die macht dagegen. Deshalb kann sein, dass sie oben ist. Solche Frauen nachher gibt es auch. La hawla wa la quwwata illa billah. Na, mache erste Recht. Wujub ta'atul mar'ati li zawjiha bil ma'ruf. At-ta'atu fil ma'ruf. Das heißt, deine Frau muss dich gehorchen. Aber wenn ta'a ist mit al-ma'ruf, solange du deine Frau sagst zum Beispiel, musst du beten, musst du das machen, Alhamdulillah. Aber du darfst sie nicht sagen, du darfst kein Niqab zum Beispiel anziehen. In diesem Fall, du darfst dich nicht also zuhören. Du darfst nicht mehr beten, auch nichts. Du musst eine Glatze machen. Wie? Haram, dass eine Frau eine Glatze macht. Es ist haram. Nur wenn die Krankheit hat, dann ja. Aber Glatze, die Frauen dürfen keine Glatze machen. In diesem Fall, die Frau darf nicht ihrem Mann bei diesen Sachen gehorchen. Aber es gibt manche Frauen, die sagen, aber das ist mein Mann. Nein, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم, إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Wie kannst du Allah nicht ungehorsam zu ihm und du bist gehorsam zu deinem Mann? Solange dein Mann zum Beispiel sagt, mach das und das und das, wenn das gut ist, Alhamdulillah, kannst du machen. Aber wenn das schlecht ist, gegen Islam ist, in diesem Fall, achi, dürfen wir das nicht machen, achi. Na, schau mal. Hadithun rawahu Ahmed, wa Tabaraniyu. Ma rawahu Hussein. ما رواه حسين ابن محسن قال حدثتني عمتي قالت ein sein Tante der hat ihm gesagt oder der hat ihm erzählt ein Frau also Tante von diesem Bruder حدثتني عمتي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ich bin zu Rasul صلى الله عليه وسلم gekommen wie eine Frau kommt zu Rasul صلى الله عليه وسلم نعم أخي sogar auch sie haben beschwert Da haben gesagt, ja, Rasulallah, laqad akhadaka ar-rijalu minna. Du gibst so viel Zeit für die Männer. Wo ist unsere Zeit? Man muss auch, wir wollen auch lernen. Was hat der Rasul sallallahu alaihi wasallam gemacht? Der hat auch Zeit für die auch genommen. Und der hat sie auch beigebracht. Ila an qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu al-jannata ajuz. Keine alte Frau also geht ins Paradies rein. Keine alte Frau. Und die alte Frauen, die waren auch dabei. Aber eine alte Frau hat gesagt, ja, dann wenn ich nicht ins Paradies reinkomme, warum folge ich Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ich folge ihm nur, damit ich ins Paradies reinkomme. Aber heute hat mir gesagt, hat uns gesagt, dass keine alte Frau kommt ins Paradies rein. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat recht gehabt. Aber manchmal, der macht auch Spaß an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da kam diese Frau, diese alte Frau. Ja, Rasulallah, du hast das und das gesagt. Du hast gesagt, dann keine alte Frau kommt ins Paradies rein. Ja, normal. Ist doch, habe ich gesagt. Es ist richtig. La hawla wa la quwwata illa billah. Und sagst du immer noch, ich, ja. Und dann verbessert man Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hat er gelächelt. Hat er gesagt, ja, Mar'a, ja, Ajuz. Wenn du ins Paradies reinkommst, 33 Jahre alt. Schön. Nicht bei diesem Alter, sondern Alter von Isa alayhi salam. Das heißt, Tol Abuna Adam. 60 Dira. Ungefähr 30 Meter. Schau mal, 30 Meter im Paradies. Du willst so lang sein, Achim. So. Salam alaikum. Aber gleiche Höhe, gleiche Lange. Und auch 33 Jahre alt, Alter von Isa a.s. Na, mach ich. Alle, achi. Für alle. Gleiche, na, mach ich. Nicht nur für Frauen. Alle. Drei, na? Nein, achi, nicht Junge. Das ist ein Hadith, al-Rasul a.s. hat er gesagt, Alle Muslime, die werden ins Paradies kommen mit 33 Jahren alt, sind Isa alayhi salam, wa tul Adam alayhi salam. Situna dira'a. 60 Ellenbogen heißt das. Naam, das ist das, ja. Naam. Alle. Dieser Hadith ist alle. Das heißt, kann sein, dass jemand, schau mal, Zeit von, wie viele Jahre hat Nuh a.s. gelebt? Fast 1000 Jahre, oder? Fast 1000 Jahre. Auch 33 Jahre alt. Alle, gleich. Aber nur, es gibt im Paradies einen Markt. Und das ist jede Woche, jeden Freitag. Du kommst in diese Markt rein, kaufst du ein, das und da, obwohl du in Paradies bist. Obwohl du in Paradies bist. In Paradies gibt es kein Gebet. gibt nur Tasbih. Du siehst einen Baum richtig, also 500 Jahre lang. Subhanallah. Allahu Akbar. Das war's. Nicht zwei Rakat. Nein. Dort ist Belohnung. Hier ist Taten. Dort ist Belohnung. Du kommst in diese Markt rein, einkaufen das und das, und dann kommst du wieder nach Hause, wo deine Frau ist, wie dein Hor ist. Und dann sagst du, wer bist du? Ich bin deiner Mann. Wie, aber du bist richtig schön geworden. Jede Woche gehst du schöner, wirst du schöner. Und sagst, ja, du auch, Frauischen. Frauischen. Subhanallah. Das heißt, du wirst jede Freitag schöner. Subhanallah. Das heißt, es gibt zum Beispiel manche Frauen, die haben hier drei, viermal geheiratet. Ich meine nicht auf einen Schlag. Also scheiden lassen, kann sein auch getötet oder gestorben. Aber die nimmt der Beste, der im Dunya hier war, mit ihm in Paradies. Wenn die beiden im Paradies sind, sondern auch ein Hor, ein wird vor euch als Dienerin. Deine Frau hier von Dunya, sie wird von ein Hor'in bedient. Subhanallah. Aber wenn du eine Katastrophe-Frau gehabt hast, dann wirst du Bescheid. Dann andere Baustelle. Das heißt, kriegst du Hor'in. Kriegst du Hor'in. Nein. Hauptsache, dass diese Tante von ihm hat gesagt, Ateitu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam. Ich bin zu Rasul sallallahu alaihi wa sallam gekommen für ba'dil haja, um ein paar Sachen zu erledigen. Faqal, ihadihi, ey du Frau, adata ba'l, bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Qultu na'am. Sie hat gesagt, na'am, ja, ich bin verheiratet. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أنت له؟ Wie ist dein Verhalten mit ihm? قالت ما آلوه؟ Ich mach was ich kann. Ich bin zu ihm richtig sehr gut. Aber was ich kann. إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه؟ Du musst richtig mit ihm richtig umgehen. Der ist für dich. Sag mal, der ist für dich dein Paradies oder deine Höhle. هو جنتك أو نارك. Das heißt, wenn du schlecht mit deinem Mann bist, dann ist es richtig Katastrophe. Subhanallah. Hadith, wie gesagt, Rawahu Ahmed. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا لو كنت آمرا أحدا أي يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Wenn ich jemand befohlen habe, dass Sujud macht außer Allah, es wird auch eine Frau zu sagen, machst du Sujud für deinen Mann. Aber das ist nicht erlaubt. Warum ist diese Geschichte? Ist auch eine Geschichte von einem Kamel. Ein Kamel war auch richtig sauer. Und dann kam, hat er Sujud für Rasul sallallahu alaihi wa sallam gemacht. Und da hat er gesagt, das dürfen wir nicht machen. Wenn das wir dürfen, ich würde auch sagen zu der Frau, dass die für ihren Mann Sujud macht. Aber das darf man nicht. Subhan Khaliq. Na. Ander Hadith, Rawahu al-Hakim wa ibn Habban wa sahahahu, الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل بابنته ein Mann die ist mit seiner Tochter gekommen zu الرسول صلى الله عليه وسلم und da hat ihm gesagt يا رسول الله meine Tochter will nicht heiraten. Schau mal, nicht wie heute sage, es gibt so viele Schwestern, die haben mit Zwang geheiratet. Wallahi, Der weiß nicht von dieser Geschichte. Hauptsache, dass da der Vater kriegt Geld und tschüss. 2 Monate, 1 Monat, 10 Tage scheiden lassen. Oder Selbstmord. Viele Selbstmord schon passiert wegen dieser Sachen. Wegen unserer Eltern. Und meistens unserer Väter. Die verkaufen ihre Töchter. Die Töchter von uns sind keine Ware. Keine Ware. Wallahi, das ist unsere Wahrheit. Man darf solche Sachen nicht machen. Du darfst keine Schwester zwingen, dass die andere Mann heiraten, wenn ihm nicht will. Subhanallah. Schau mal, hier haben wir auch Beweis. Schau mal Geschichten, schau mal Hadithen von Rasulullah. Schau mal, wie die Sahaba auch mit Rasulullah geredet haben. Ja, Rasulullah, meine Tochter will nicht heiraten. Okay. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك gehörst dein Vater. Und dann die Schwester hat ihm gesagt, والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. سبحان الله. والله يا رسول الله ich will nicht heiraten, bevor du mir sagst, was ich die Rechte von mir zu meinem Mann. Dann, ja, dann kann ich das machen. Es gibt so viele Brüder, die wissen nicht die Rechte von der Frau. Und es gibt auch so viele Schwestern, die wissen auch nicht die Rechte von dem Mann. Das ist die gleiche Geschichte. Wallahi, ja, Rasulallah. Ich werde nicht heiraten, bevor mir sagst, welche Rechte habe ich zu meinem Mann. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته أو حق الزوج على زوجته الزوج على زوجها أن schau mal, das ist wenn euch das sage, dann sagt ihr, das ist nur ein Märchen. Aber das ist die Wahrheit, أخي. Hat der Rasul صلى الله عليه وسلم auch wenn der Mann Pickel, Qayh, wer ist das? Eiter, gekriegt hat und die Frau schluckt hat. Wie schluckt hat? Ja, das ist nicht von mir, von der Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Und auch wenn er blutet von seiner Nase und auch das trinkt, trotzdem, sie werden nicht sein Recht geben. Allahu Akbar. Ich habe euch gesagt, wenn ich das sage, das Märchen. Nein, قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Das heißt, der Rasul gibt uns nur ein Bild. Das heißt, die Rechte von Männern, die sind auch richtig hoch. Ihr sagt nicht, ja, okay, eine Frau, unsere Frau, okay, wenn du jetzt zu Hause bist, dann mach dein Mann kaputt und trink sein Blut. Nein, achi. Das sage ich nicht, achi. Na. Schau mal, Hadithun kadhalika rawahu al-Hakim wa sahahahu al-Albani wa rahimahullah. Subhan Khaliq. Wenn eine Frau nicht ihrem Mann gehorcht, was wird passieren nachher? Ihre Gebet wird nicht akzeptiert. Habt ihr schon gehört? Ihre Gebet wird nicht akzeptiert. Subhanallah. Wie viele Frauen schlagen die ihre Männer? Wallahi, achi. Es gibt so viele Leute, die Frauen, die lassen nicht ihre Männer in die Moschee zu gehen. Du bleibst hier. Es gibt, Wallahi, achi, es gibt so viele Frauen, die sind Männer geworden. Aber nur nicht richtig Männer geworden, auch vor ihrem Mann. Und das ist nicht richtig. Das ist genau wie auch ein Bruder, das ist auch wahr, der ist ein Imam. Und immer wenn, normalerweise von Sunnah,